Störung oder auch manische Depressionsstörung ist eine psychische Störung, die durch die Phase der Depression mit Phase der Manie abwechselt. Immer dieses Drohnen-Ding. trinken, auf Drogen konsumieren, wechseln, sexuell verhalten.